Mein Herz ist froh, weil ich nun mit Jesus geh. Er hat mich erlöst, heilte mich von allem Weh. Er starb am Kreuz, trug dort alle meine Schuld, füllt mich nun mit Liebe und Geduld. Halleluja! Ich darf nun mit Jesus gehen, dafür danke ich ihm, will auf meinen Heiland sehen. Halleluja! Dank und Freude füllt mein Herz, mit ihm gehe ich nun himmelwärts. Mit ihm gehe ich nun voll Freude in den Tag, ganz egal was mir jeder Tag auch bringen mag. Mit ihm sieg ich über Sünde, Tod und Nacht, sein Sieg hat auch mir das Heil gebracht. Halleluja! Ich darf nun mit Jesus gehen, dafür danke ich ihm, will auf meinen Heiland sehen. Halleluja! Dank und Freude füllt mein Herz, mit ihm gehe ich nun himmelwärts. Kennt mich auch keiner mehr, der mit mir verwandt, muss ich diesen Weg hier auch ganz alleine gehen. Geh ich doch freudig an meines Heilands Hand, er führt mich voll treu ins Heimatland. Halleluja! Ich darf nun mit Jesus gehen, dafür danke ich ihm, will auf meinen Heiland sehen. Halleluja! Dank und Freude füllt mein Herz, mit ihm gehe ich nun himmelwärts.